Dies sind die Züge der Israeliten, in denen ihre Heerscharen unter der Führung Moses und Aarons den Wegzug aus Ägypten vollführt haben. Und Mose verzeichnete nach dem Befehle Jahwes die Orte, von denen ihre Züge ausgingen, und dies sind ihre Züge von einem Ausgangsorte zum anderen. Sie brachen auf von Raamses im ersten Monat, am 15. Tage des ersten Monats. Am Tage nach dem Passa zogen die Israeliten schlagbereit aus vor den Augen aller Ägypter, während die Ägypter alle Erstgeborenen begruben, die Jahwe ihnen getötet hatte, denn Jahwe hatte ihre Götter seine Macht fühlen lassen. Und die Israeliten brachen auf von Raamses und lagerten sich in Sukkot. Und sie brachen auf von Sukkot und lagerten sich in Etam, welches am Rande der Steppe liegt. Und sie brachen auf von Etam und wandten sich nach Pihahirot, welches östlich von Baal Zephon liegt, und lagerten sich östlich von Migdol. Und sie brachen auf von Pihahirot und zogen mitten durch das Meer hinüber in die Steppe und wanderten 3 Tage eisenweit in der Steppe von Etam und lagerten sich in Mara. Und sie brachen auf von Mara und gelangten nach Elim, in Elim aber gab es 12 Quellen und 70 Palmbäume, und sie lagerten sich daselbst. Und sie brachen auf von Elim und lagerten sich am Schilfmeer. Und sie brachen auf vom Schilfmeer und lagerten sich in der Stepsin. Und sie brachen auf aus der Stepsin und lagerten sich in Dovka. Und sie brachen auf von Dovka und lagerten sich in Alus. Und sie brachen auf von Alus und lagerten sich in Raphidim, und das Volk hatte da selbst kein Wasser zu trinken. Und sie brachen auf von Raphidim und lagerten sich in der Steppe am Sinai. Und sie brachen auf aus der Steppe am Sinai und lagerten sich bei den Lustgräubern. Und sie brachen auf von den Lustgräubern und lagerten sich in Hazerot. Und sie brachen auf von Hazerot und lagerten sich in Ritma. Und sie brachen auf von Ritma und lagerten sich in Rimmenpares. Und sie brachen auf von Rimmenpares und lagerten sich in Libna. Und sie brachen auf von Libna und lagerten sich in Rissa. Und sie brachen auf von Rissa und lagerten sich in Kelata. Und sie brachen auf von Kelata und lagerten sich am Berge Safa. Und sie brachen auf vom Berge Safa und lagerten sich in Harada. Und sie brachen auf von Harada und lagerten sich in Makelot. Und sie brachen auf von Makelot und lagerten sich in Tahat. Und sie brachen auf von Tahat und lagerten sich in Tara. Und sie brachen auf von Tara und lagerten sich in Mitka. Und sie brachen auf von Mitka und lagerten sich in Hasmona. Und sie brachen auf von Hasmona und lagerten sich in Moserot. Und sie brachen auf von Moserot und lagerten sich in Bene-Jaken. Und sie brachen auf von Bene-Jaken und lagerten sich in Hor-Hagid-Gad. Und sie brachen auf von Hor-Hagid-Gad und lagerten sich in Jotbata. Und sie brachen auf von Jotbata und lagerten sich in Abrona. Und sie brachen auf von Abrona und lagerten sich in Ezion-Geber. Und sie brachen auf von Ezion-Geber und lagerten sich in der Steppe Zin, das ist Kades. Und sie brachen auf von Kades und lagerten sich am Berge Hor an der Grenze des Landes Edom. Und Aaron, der Priester, stieg nach dem Befehle Jahwes hinauf auf den Berg Hor und starb daselbst, im 40. Jahre nach dem Wegzuge der Israeliten aus Ägypten, im 5. Monat, am 1. des Monats. 123 Jahre war Aaron alt, als er auf dem Berge Hor starb. Als aber der Kanaaniter, der König von Arad, der im südlichsten Teile des Landes Kanaan seinen Sitz hatte, vom Anrücken der Israeliten hörte. Und sie brachen auf vom Berge Hor und lagerten sich in Zalmona. Und sie brachen auf von Zalmona und lagerten sich in Funon. Und sie brachen auf von Funon und lagerten sich in Obot. Und sie brachen auf von Obot und lagerten sich in Jotjeharim im Gebiete Moabs. Und sie brachen auf von Chim und lagerten sich in Dibengert. Und sie brachen auf von Dibon-Gad und lagerten sich in Almon-Diblatheim. Und sie brachen auf von Almon-Diblatheim und lagerten sich am Gebirge Abarim. Östlich von Nebo. Und sie brachen auf vom Gebirge Abarim und lagerten sich in den Steppen Moabs am Jordan gegenüber Jericho. Und zwar lagerten sie am Jordan von Beth-Hajesimoth bis Abi-Hasittim in den Steppen Moabs. Und Jahwe redete mit Mose in den Steppen Moabs am Jordan gegenüber Jericho also, rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, wenn ihr über den Jordan hinüber ins Land Kanaan gezogen seid, so müsst ihr alle Bewohner des Landes vor euch austreiben und alle ihre Bildwerke vernichten. Auch alle ihre Gussbilder sollt ihr vernichten und alle ihre Opferhöhen verwüsten und sollt das Land in Besitz nehmen und darin wohnen, denn euch habe ich das Land verliehen, dass ihr es besitzen sollt. Und zwar sollt ihr das Land vermittels des Loses zum Besitz angewiesen erhalten, Stamm für Stamm, dem, der viele Köpfe zählt, sollt ihr einen ausgedehnten Erbbesitz geben, und dem, der wenig zählt, einen kleinen Erbbesitz. Worauf immer das Los für ihn fällt, das soll ihm zuteil werden, Stamm für Stamm sollt ihr das Land zum Besitz angewiesen erhalten. Würdet ihr aber die Bewohner des Landes nicht vor euch austreiben, so werden die, die ihr von ihnen übrig lasst, zu Dornen in euren Augen und zu Stacheln in euren Seiten werden und werden euch bedrängen in dem Land, in dem ihr euren Wohnsitz habt, und so werde ich euch widerfahren lassen, was ich gedachte, ihnen widerfahren zu lassen.